Kundgabe 5424. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.06.1952. Kennzeichen der Wahrheit. Lichtausstrahlung. Mein Geist erfüllt euch stets, so ihr mich darum bittet. Darum werdet ihr auch immer dann recht denken und handeln, so ihr mich zuvor um Erhellung durch den Geist angegangen seid. Denn jede geistige Bitte erhöre ich. Ich werde euch nicht falsch gehen lassen, wenn ihr den Willen habt, recht zu gehen. Ansonsten ihr meine Liebe anzweifeln könntet, die aber immer um euch besorgt ist, dass ihr nicht fehlgehet. Mein Wille also ist die Rückführung des Geistigen zu mir, das sich von mir entfernt hat. Und jeder, der eine Arbeit leistet, die dieser Rückführung zuträglich ist, der arbeitet für mich und in meinem Willen. Die Rückführung des gefallenen Geistigen, das als Mensch auf der Erde verkörpert ist, kann aber nur durch Verbreiten der Wahrheit geschehen. Denn niemals kann ein Wesen zu mir gelangen auf einem Wege, der von mir wegführt. Irrtum und Lüge aber können niemals der Weg sein zu mir, der ich die ewige Wahrheit bin. Und nun begreifet, dass ich darum die Wahrheit zur Erde sende, weil sie allein der Weg ist zum ewigen Leben. Und diese Wahrheit soll verbreitet werden. Das Wissen um Sinn und Zweck des Erdenlebens, um Zweck der Schöpfung, um meinen ewigen Heilsplan, um meine Liebelehre, die gewissermaßen der Schlüssel ist zur ewigen Seligkeit. Die ewige Wahrheit selbst muss euch belehren. Wollet ihr in der Wahrheit stehen und somit den rechten Weg betreten, der nach oben führt. Es ist nun aber erwiesen, dass vieles auf Erden Verbreitung findet als Wahrheit, was völlig abweicht von den Belehrungen, die ein von meinem Geist erfüllter Diener auf Erden unmittelbar von mir empfängt. Und darum müsstet ihr Menschen achtsam sein und nur das annehmen, das mit dem von oben euch zugeleiteten Wort übereinstimmet. Ihr müsstet prüfen und das Beste behalten. Und vor jeder Prüfung mich bitten um Erhellung des Geistes. Und ihr werdet klar erkennen, was von mir und was von meinem Gegner ausgegangen ist. Denn auch mein Gegner gibt euch scheinbar ein Licht. Er tarnt sich, weil er meine Lichtträger übertrumpfen will, die durch mich reinste Wahrheit empfangen. Ich habe euch Menschen den freien Willen gegeben, und ich werde ihn auch achten. Doch ich gab euch auch den Verstand, und Wille und Verstand sollen nun tätig werden, um zu prüfen. Doch es gibt einen Prüfstein für die reine Wahrheit. Dieser lässt jeglichen Irrtum erkennen. Die Wahrheit verbreitet Licht, helles, klares Verständnis für geistige Zusammenhänge. Sie gibt logische Aufklärung und löset schwierige Probleme. Sie kann als tiefstes Wissen angesprochen werden, das alle Gebiete umfasst. Die Wahrheit ist kein Stückwerk. Sie ist keine Mutmaßung. Sie ist Überzeugung. Sie nimmt nicht nur an, sondern behauptet. Sie macht keine Konzessionen, sondern ist unveränderlich und feststehend. Wer also die Wahrheit von mir empfängt, der kann Aufschluss geben in meinem Namen. Denn er wird reden an meiner Statt. Er wird informiert sein über meine Liebelehre. Er hat das Evangelium von mir unmittelbar gehört und kann es nun auch verbreiten in der Welt. Er ist ein Lichtträger, weil ich ihm Licht gebe und ihm eine Mission aufgetragen habe, das Licht hinauszutragen in die Welt. Licht hinauszutragen, versteht es. Nicht nur ermahnt oder gewarnt werden sollen die Mitmenschen, sondern belehrt. Es soll ihnen Erkenntnis vermittelt werden, die sie jedoch nur annehmen werden, wenn sie meine Liebegebote erfüllen. Aber gerade darüber soll ihnen ein Licht gegeben werden, dass sie ohne Liebe nicht den Weg finden zu mir, dass sie ohne Liebe im Dunkeln wandeln, dass sie Licht empfangen können, aber ohne Liebe nicht empfänglich sind. Die Menschen müssen belehrt werden und das in der Wahrheit, die von mir ihren Ausgang nimmt. Und ob ich selbst es bin, der euch ein rechtes Wissen erschließet, ob das, was ihr Menschen verbreiten sollet, von mir selbst ausgegangen ist, das werdet ihr stets an seiner Lichtstrahlung erkennen können, an der Wirkung des Lichtes. Ob der Weg hell und klar ersichtlich ist, ob alle Hindernisse erkannt werden, damit sie umgangen werden können, ob der Weg aufwärts führt und ob das Kreuz steht überall dort, wo der Wanderer unschlüssig ist, wohin er sich wenden soll. Ein rechtes Licht lässt keine Dunkelheit mehr aufkommen. Ein rechtes Licht kann aber nur die Wahrheit ausstrahlen, weil die Wahrheit von mir selbst ausgeht, der ich das Licht bin von Ewigkeit. Amen.